Natürlich werden nicht bloß Selfies und Gesichter gezeigt. Und es gibt auch Kanäle, die gar keine Menschen dokumentieren, sondern beispielsweise ausschließlich Landschaften, Kunst, Tiere oder Essen. Aber ob mit Gesicht oder ohne, in gewisser Weise handelt es sich bei jedem Post um die Mitteilung eines bestimmten Bewusstseinszustands und damit um erzählerische Fragmente unseres Alltags. Man kann sie also allermeistens als narrative Bilder im Sinne der in Kapitel 4 vorgestellten Einteilung lesen, da selbst an sich statische Bilder im sozialmedialen Umfeld immer eine Erzählung, also ein Ziel und einen Vektor beinhalten. Nehmen wir als denkbar banales Beispiel das Bild von einem leckeren Essen. Auf den ersten Blick sehen wir nur ein Foto eines Gerichtes, auf den zweiten, um ein mitgedachtes digitales Publikum erweiterten Blick jedoch, sehen wir eine Selbsterzählung von Hedonismus, Distinktion und Spiel mit der sozialmedialen Teilöffentlichkeit. Diese visuellen Sprechakte zeigen, wie wir zeigen wollen, wie wir uns zu Situationen verhalten. Fußnote. Sehr interessant ist das Schlafselfie, da man sich dabei selbst mit geschlossenen Augen so fotografiert, als würde man schlafen. Man nimmt also hin, dass sich der Betrachter der Inszeniertheit dieser Szene vollkommen gewahr ist. Ende der Fußnote. Das Smartphone erlaubt uns erzählenden Affen also einen permanent kommentierenden und reagierenden Selbstausdruck von der Schrift zum Piktogramm zur Fotografie. In der erwähnten Gegenwartsbezogenheit des Mediums stellt jedes weitere Bild also einen Schritt einer unendlichen Heldenreise dar. Das Handy ist dabei gewissermaßen der verlängerte Arm unseres Selbst bei dem Versuch, ein Selbstbild zu konstruieren. Der Medientheoretiker Marshall McLuhan, das Medium ist die Botschaft, hätte das vielleicht als Erweiterung des Menschen bezeichnet, beziehungsweise als Erweiterung von uns selbst.